13. Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in der Türkei. Das 19. Jahrhundert verlief für die Türkei höchst unglücklich, denn ein Land nach dem anderen erkämpfte sich die Freiheit. Eine ganze Reihe türkischer Herrscher wurde gewaltsam entthront. So Sultan Selim III., der 1808 ermordet wurde, und Mustafa IV., den sein Bruder Mahmud II. 1809 töten ließ. Abdul Aziz wurde abgesetzt und öffnete sich angeblich 1876 selbst die Pulsadern. Murad V. wurde im selben Jahre entthront und verlor seine Freiheit. Mit all diesen Gewalttaten haben die Freimaurer anscheinend nichts zu tun. Im Gegenteil, der entthronte Sultan Murad V. war einer der ihrigen und bekleidete in der Freimaurerei einen hohen Rang. Abdul Hamid hingegen hatte vor den Freimaurern eine grässliche Angst und bezahlte ein ganzes Heer von Spionen, die sie überwachen mussten. Um das Jahr 1900 begann sich der Grand Orient de France um die inneren Zustände der Türkei zu bekümmern. Die Jungtürken, die hauptsächlich aus Juden, Griechen und Armeniern bestanden, kamen mit ihren politischen Bestrebungen nicht so recht vorwärts. Da fanden sie Hilfe bei den Freimaurern, die schon längst Abdul Hamids Untergang beschlossen hatten, und nun ging's mit einem Male rasch nach aufwärts. Es wurde ein jungtürkisches Geheimkomitee gegründet und von Saloniki aus die ganze Bewegung geleitet. Saloniki als die judenreichste Stadt Europas, von 110.000 Einwohnern sind 70.000 Juden, war hierzu besonders geeignet. Außerdem bestanden dort bereits mehrere Logen, in welchen die Revolutionäre ungestört arbeiten konnten. Diese Bauhütten standen unter dem Schutze der europäischen Diplomatie, gegen sie war der Sultan wehrlos, sein Untergang nicht mehr zu vermeiden. Diese Worte der gut unterrichteten Akazier erklären alles. In Saloniki gab es damals zwei Logen, die dem Großorient von Italien unterstanden, nämlich die Makedonia, deren Meister vom Stuhl der italische Jude Emanuel Carasso war, und Labor et Lux. Außerdem bestand die Loge Veritas vom Großorient von Frankreich, ferner die spanische Loge Perseveranza und die griechische Loge Philippos, die aber ausschließlich nationale Zwecke verfolgte. Namentlich die beiden erstgenannten Logen leisteten den Jungtürken wesentliche Dienste. Die Jungtürken traten also in diese Logen ein und trafen sich dort, um sich zu organisieren und die Revolution vorzubereiten. Andererseits verstärkte ein großer Teil der bisherigen Logenmitglieder das Jungtürkische Geheime Komitee für Einheit und Fortschritt, in welchem sie durch ihre sorgfältigen Nachforschungen wertvolle Arbeit leisteten und den Jungtürken gewissermaßen als Siebmaschine dienten. Die türkische Regierung, der die emsige und geheimnisvolle Arbeit auf die Dauer nicht verborgen bleiben konnte, schöpfte Verdacht. Aber ihre Polizeiagenten konnten keinen Zutritt erlangen, weil ihnen offenbar die Passworte fehlten. Vorsichtshalber wandten sich die Logen überdies an den Großorient von Italien, der ihnen für den Bedarfsfall den Schutz der italischen Botschaft in sicherer Aussicht stellte. So bestand schließlich die jungtürkische Partei nahezu ausschließlich aus Freimaurern, unter denen wieder die Juden die einflussreichsten Stellen bekleideten. Diese Tatsachen werden durch das Giornale d'Italia vollinhaltlich bestätigt, das die Freimaurerei geradezu als den Hauptherd der jungtürkischen Bewegung bezeichnet. Und dies alles, trotzdem die Freimaurerei in der Türkei verboten war, wie die Akazier mit spöttischem Lächeln ihren Lesern unter die Nase hält. Dazu kam, dass nun auch zahlreiche Offiziere des mazedonischen Armeekorps das Licht erhielten und die Armee selbst nach ganz bestimmten Plänen mit Verschwörern durchsetzt wurde. Einer der Wissenden, der Führenden, hat hinterher darüber Mitteilungen gemacht, die der Vergessenheit entrissen zu werden verdienen, zumal es auch für uns höchst wünschenswert sein muss, diese Arbeitsweise etwas genauer kennenzulernen. Es ist einer von dem berühmten Brüderpaare Büchsen, Noel Büchsen, der Präsident des Balkankomitees, ein von England bezahlter Auslandsagent, der in allen Balkanwirren seine Hand im Spiel hat. Noel Büchsen also erzählt: Das Komitee für Einheit und Fortschritt war die heimliche, ungeheure Macht, deren Führer und Versammlungsorte unbekannt blieben. Das mazedonische Armeekorps wurde von 5 zu 5 Mann von der revolutionären Verschwörung durchsetzt. Nur je einer von diesen 5 wusste die Namen anderer Mitglieder. Führer der Bewegung standen als Falkenjäger verkleidet in Saloniki, verkauften Zündhölzchen oder Zeitungen aus Paris, je nach Gelegenheit. Andere wieder ließen sich als Kutscher bei den Paschas anstellen, die das Komitee überwachen sollten. Wenn ein Regiment bearbeitet werden sollte, ließen sich die Verschwörer dorthin versetzen. Als Pascha Enver Bey endlich nach Resna zog, wurde eine Abteilung zu seiner Verfolgung ausgeschickt, an ihrer Spitze stand sein bester Freund. Bemerkenswert sind auch die Schlagworte, die ausgegeben wurden. Für die Türken war die Revolution die Befreiung von den europäischen Räubern. Bei anderer Gelegenheit aber, den Juden gegenüber, bedeutete sie europäische Freiheit und gute Geschäfte. Den Gläubigen sagte man, Mohammed wollte nicht, dass eine Handlung ohne Beratung stattfinde. Vor kurzem aber haben unsere Gesetzgeber begonnen, ohne Ratsversammlung zu regieren. Ihr seht die Folgen. Ihr bekommt keinen Sold und ihr dürft nicht in die Heimat. So passte sich das Komitee auf allen Seiten den Verhältnissen an. Merkwürdig. Von Freimaurern und Juden enthält dieser Bericht nicht eine Silbe. Das Rätsel wird gelöst, wenn man erfährt, dass Noel Buxton selbst Freimaurer ist und dass der Aufsatz, dem diese Zeilen entnommen sind, in der neuen freien Presse stand. Wozu es hinaus posaunen in alle Welt, dass es unsere Leute gewesen sind, welche gemacht haben die große Revolution in der Türkei, was den Sultan gekostet hat, den Thron? Nein, das kann man von der neuen freien Presse wirklich nicht verlangen. Wir aber wollen uns merken, dass die freimaurerische Akazia bereits im September 1907 den Sturz des Sultans vorausgesagt hat, während sie sich nach Eintritt dieses Ereignisses plötzlich dumm stellte und nach den bewährten Regeln der königlichen Kunst zur rechten Zeit ihr Gedächtnis verlor, damit der peinliche Einbruch so rasch wie möglich verwischt würde. Wir wollen uns merken, dass der jüdische Stuhlmeister Emanuel Carasso von der Loge Macedonia an jener Abordnung beteiligt war, die dem besiegten Sultan seine Absetzung mitteilte. Ebenso wollen wir im Gedächtnis behalten, dass nach der Einverleibung Bosniens und der Herzegowina am 3. Oktober 1908 die Aussperrung der österreichischen Waren von den jüdischen Bootsleuten und Lastträgern in Saloniki ihren Ausgang nahm, während die jungtürkischen Komitees im ganzen Reiche die Durchführung dieses Boykotts erzwangen. Die revolutionäre Freimaurerei hatte also auch im Ottomanischen Reiche gesiegt und freute sich ihres Triumphes. Einer ihrer mächtigsten Führer, Bruder Ahmet Riza, ein aus der Türkei ausgewiesener Journalist, wurde zur Belohnung seiner großen Verdienste Präsident des türkischen Abgeordnetenhauses, in das naturgemäß zahlreiche Juden, Griechen und Armenier hineingewählt wurden. Die von den jungtürkischen Brüdern angeordneten Massenhinrichtungen von Anhängern des früheren Zustandes entsprachen nun allerdings nicht den freimaurerischen Grundsätzen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Grausamkeit, mit der sie noch dazu öffentlich vollzogen wurden, stand sogar mit dem maurerischen Humanitätsgedanken in schreiendem Widerspruch. Allein, was hat das zu bedeuten? Der Enderfolg der glorreichen türkischen Revolution war doch so überwältigend, dass man über derlei Kleinigkeiten ruhig hinwegsehen kann. Die Freimaurerei hatte gesiegt und verstand es, ihren Sieg entsprechend auszunutzen. Bald danach, am 1. April 1909, traten die Vertreter von 45 Logen in Konstantinopel zusammen und gründeten den Grand Orient Ottoman. Mohammed Orfi Pascha wurde zum Großmeister gewählt. Von den übrigen Großwürdenträgern seien folgende Türken besonders hervorgehoben: David Cohen, Raffaello Ricci, Nicolas Forte, Marcione Jacques Subhami, George Sursok. Der sehr verdiente Bruder Mehmet Javid Bey wurde Meister vom Stuhl einer Loge in Konstantinopel, der Konstitution Nummer 309, und überdies Finanzminister. Auch für das Hochgradwesen hatten die jungen türkischen Freimaurer volles Verständnis, denn wie der Herold berichtet, bildete sich kurz darauf ein oberster Rat, ein Supreme Conseil des alten, angenommenen schottischen Ritus für die Türkei, dem auch schleunigst die Anerkennung seitens der Großoriente von Frankreich und Italien zuteil wurde. Der Deutsche Großlogenbund hingegen hält ihn bis heute nicht für vollwertig und gleichberechtigt und hat dem Supreme Conseil sowohl wie dem ottomanischen Großorient die erbetene Anerkennung versagt. Ja, nicht eine einzige deutsche Großloge hat bis heute für die Türkei einen Vertreter ernannt.